Mit unserem Melk organisiert und Ablauf haben wir natürlich unseren Helfern und unseren Wärtern zu verdanken. Das Präsidium hat der Kohler Roland. Die Leitung von den Schelden und von den Wärtern hat der Thomas Roland Hohmann, genannt der Bösch. Er rückt hier oben am Bühne, wird er sich verhören, die Wiener von der Gemeinde. Wir gratulieren ihm natürlich auch jetzt schon herzlich. Wenn man sieht, in unserer Fehschau-Meldung ziemlich weit bekannt, fast international. Vorher habe ich auch noch mit einem Österreicher geredet. Willkommen heißen, wenn Sie an der Gemeinde rollen, dann sind die Väter von Bund herzlich willkommen. Der Eingangsbogen ist auch ausgeleitet und organisiert vom Schaldenclub Meld. Leitung hat der Pfiffner Reini und der Paul Jo. Die haben hier neu angefangen. Tombola-Preise kriegt man hier weiter rein auf der linken Seite. Man sieht sechs Hauptpreise. Am Halbpreis können wir das verlösen. Aufeinander an die restlichen Löhne, die hier oben sind. So etwas zum Schauabend und am ganzen Oben. Schau oben findet die Stadt am Viertel ab 8. Wir alle treffen uns auf dem Dorfplatz, wo der Schelderclub Meld uns anführt. Wir laufen hinten neu in den Löhental, wo sie die Skischelden tun, mit einer kleinen Einlage. Ich hoffe, dass wir die mehreren Leute, die sich hier heute zeigen, auch am Samstag oben bei uns am Schau oben wieder finden. So am Anfang sind wir so. Herzlichen Dank. Am Thank you.